Erst fielen auch nur Zweige und Äste, bald aber wurde es im Abhauen ernst und ernster, und eines Tages drang die Waffe bis ins Mark des Stammes. Eine biografische Tatsache nach der anderen fiel aus der Geschichte Jesu heraus, so dass schließlich die bange Frage auftauchte: Was ist denn noch wahr? Ist überhaupt noch etwas wahr und echt an der weltlichen Geschichte des Mannes von Nazareth und der seiner Jünger und Apostel? Nunmehr fingen allerdings angesichts des Abgrundes, der sich vor ihnen auftat, die Theologen an, abzuwehren und zu mahnen: Halt, so weit darf man nicht gehen. Solche Fragen und Zweifel sind absurd. Das ist Hyperkritik. Das Christentum muss doch einen Anfänger und Stifter haben, und der kann niemand anderes sein als Jesus von Nazareth. Müssen wir auch zugeben, sagen die Theologen, dass es nicht möglich ist, aufgrund der widerspruchsvollen neutestamentlichen Quellen eine wirkliche Lebensgeschichte des Stifters zu entwerfen, so ist dies Manko eigentlich nicht so schlimm, denn wir besitzen ja doch in seinen Reden das echteste Zeugnis seines einzigartigen Wesenscharakters und damit also auch den besten Beweis für die Geschichtlichkeit dieses Predigers. Wir wollen uns damit nicht aufhalten, vorstehende Argumentation ernsthaft zu begutachten. Sie hinkt auf beiden Beinen, denn es fehlt sowohl an Logik als auch ganz und gar an Wirklichkeitssinn. Es ist bewundernswert, wie schnell und leicht einige Theologen sich heute mit den massiven Angriffen auf die Glaubwürdigkeit der neutestamentlichen Berichte abfinden können. Man erklärt einfach die ganze weltliche Faktenreihe der Heilsgeschichte als im Prinzip für den Gläubigen bedeutungslos. So Frater Buri, der sich dabei auf die philosophische Seinsebene stellt. Nicht an einem Punkte in der Geschichte hängt das Heil. Soweit das Neue Testament es so sagt, ist es für uns nicht mehr vollziehbare mythologische Rede. Wir brauchen jetzt nicht mehr in Sorge zu sein, dass uns durch historische Forschung etwas Unersetzliches genommen werden könnte, und wir haben es deshalb auch nicht mehr so nötig, bewusst oder unbewusst, offen oder versteckt ihren Methoden und Resultaten auszuweichen oder sie umzubiegen. An diesen Auslassungen ist einzig die Freimütigkeit des Eingeständnisses bemerkenswert. Auch E. Dinkler bekennt, dass die Jesusgeschichte nicht als weltlicher Tatsachenbericht angesehen werden könne, denn das biblische Jesusbild sei vom Glauben der Gemeinde gezeichnet worden, ja, dass vielfach der Glaube diese Geschichte geschaffen hat, die ihn beweisen soll. Wenn er dann erklärt, dass die Wahrheit des christlichen Glaubens in keiner Weise an der Richtigkeit des Geschichtsbildes haftet, sondern allein darin, ob er in der Geschichte, die er in diesem Bilde in eigentümlicher Gestaltung entwirft, wirklich begründet ist, so meint ein anderer Theologe, W. Wiesner, dazu: Wenn die Tat Gottes in der Geschichte Jesu Christi Grund und Gegenstand christlichen Glaubens ist, dann ist er an der Richtigkeit des Geschichtsbildes, sofern es diese Geschichte betrifft, unendlich interessiert, und seine Wahrheit hängt von ihr ab. Wie kann der Glaube an ein geschichtliches Ereignis gebunden sein, von dem er vielleicht ein ganz falsches Bild hat? Los von der Geschichte um Jesus, soweit sie Mythos ist. Der bekannte Vertreter dieser Forderung ist der Theologe R. Bultmann. Sein Programm einer radikalen Entmythologisierung des neutestamentlichen Jesusbildes legte er vor in einer Abhandlung über Neues Testament und Mythologie. Nicht Geschichte, sondern mythologische Rede ist nach ihm unter anderem die Überlieferung von Jesus als Gottessohn, von seinen Erlösertaten im Kreuzestod, in Auferstehung und Himmelfahrt. Das Osterereignis als die Auferstehung Christi ist kein historisches Ereignis. Der christliche Glaube ist an der historischen Frage nicht interessiert. Historisch an Ostern sei nur das Phänomen der Erscheinung Christi in visionären Erlebnissen der Jünger. Bultmann macht kräftige Abstriche am Jesusbilde. Er stellt sich mutig gegen den Mythos, doch dann passiert etwas Merkwürdiges. Bultmann lässt den historischen Jesus als Basis des Glaubens fallen, aber den Mythos behält er. denn die mythischen Elemente sind vorzüglich für den Christenglauben zu gebrauchen, wenn man sie ins rein Geistige sublimiert und als Christologie von den Fesseln der Geschichte befreit. Man erhält dann statt des historisch unsicheren Jesus von Nazareth einen durch Überzeugung gesicherten pneumatischen Christuspräsens. Damit wird faktisch ein Christentum ohne Jesus verkündet. Mit Bultmann sind auch andere Theologen bereit, die in jenen Mythen versinnbildlichten Ideen des Christologischen von der Person des Jesus von Nazareth zu lösen und mit neuem Bedeutungsinhalt zu füllen. In dieser neuen Glaubenssicht bedeutet dann beispielsweise die Auferstehung Christi etwas wesentlich anderes als die leibliche Auferweckung des Menschen Jesus. Energischer kann Geschichte nicht außer Geltung gesetzt werden, als hier von Theologen geschieht. Man erklärt heute rundheraus, dass die ehedem so bedrohliche Frage, ob Jesus überhaupt gelebt habe, durch und für die pneumatische Betrachtungsweise der Heilstatsachen unwesentlich belanglos geworden sei. Aber so leicht und einfach kommt die Theologie um die Jesusgeschichte nicht herum. Geschichte darf man erst dann übersehen, wenn man sie historisch-kritisch widerlegt hat. Und vor allem darf nicht außer Acht bleiben, dass nicht bloß die Jesusgeschichte, sondern auch die Jüngergeschichte und die christliche Urgeschichte überhaupt eine historisch fragwürdige Angelegenheit sind. Wie weit der gewissenhafte Forscher mit dieser Kritik der Überlieferung gehen darf, gehen muss, das kann er sich nicht vorschreiben lassen. Darüber kann nur eigene Einsicht in die Problematik und Qualität der Überlieferungsquellen entscheiden. So darf es denn auf keinen Fall geduldet werden, dass das Zentralproblem einer biblischen Forschung, die Frage nach der Geschichtlichkeit der Person Jesu, zugemauert und als Gefahrenzone umgittert wird. Es ist vielmehr an der Zeit, das Problem endlich in seiner ganzen Weite und Tiefe der Forschung zu öffnen. Wir unterziehen uns dieser Aufgabe doch nicht, um 100-mal begangene kritische Wege noch einmal zu begehen, nicht, um mit dem veralteten Handwerkszeug relativistischer Scheinkritik noch einmal vergebliche Arbeit zu leisten, sondern um unter völlig neuen Gesichtspunkten und mit einer neuen kritischen Methode die Frage nach der Geschichtlichkeit Jesu sowie des Urchristentums überhaupt zu behandeln und der endgültigen Lösung zuzuführen.